1. Adam und Eva hatten Geschlechtsverkehr, daraufhin wurde Eva schwanger und gebar Cain, wobei sie sagt, ich habe einen Mann mit der Hilfe Jahwes bekommen. 2. Später gebar sie ernüt einen Sohn, Abel, Cains Bruder, Abel wurde hurt, warend Cain Ackerbau betrieb. 3. Nach einiger Zeit bracht Cain Jahweh ein Opfer von den Fruchten seines Feldes dar. Für Abel hinge Genepfert die Erstlinge seiner Herd, insbesondere deren Fett. Jahweh nahm Abel und sein Opfer wohlwollenden. 5. Auf Cain und sein Opfer blickte jedoch nicht wohlwollend. Daraufhin wurde Cain sehr zornig und sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. 6. Jahweh fragte Cain, warum bist du zornig, und weshalb ist dein Gesichtsausdruck so verfinstert? 7. Wenn du richtig handelst, kannst du dein Haupt erheben, doch wenn du unrecht tust, lauert die Sünde vor der Tür und begehrt dich zu beherrschen. Du jedoch sollst über sie herrschen. 8. Daraufhin sagt Cain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Als sie sich auf dem Feld befanden, überfiel Cain seinen Bruder Abel und tot ihn. 9. Jahweh fragte Cain, wo ist dein Bruder Abel? Cain erwidert jedoch, ich weiß es nicht. Bin ich etwa der Wachte meines Bruders? 10. Daraufhin sprach Jahweh, was es du getten? Hör, das Blut deines Bruders schreit vom Erdboden zu mir. 11. Deshalb sollst du nun verflucht sein und vom Erdboden vertrieben werden, der sich geöffnet hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand aufzunehmen. 12. Wenn du den Boden bebohrst, werde dir keinen Ertrag mehr liefern, du wirst unstet und flutschtig auf Erden sein. 13. Cain erwidert Jahweh, die Folgen meiner should sind unerträglich. 14. Du vertriebst mich hüt vom Ackerland, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Ich werd unstet und flutschtig auf Erden sein, und jeder, der mich findet, werd mich toten. 15. Jahweh entgegnet ihm, deshalb soll jeder, der Cain totet, siebenfache rasch unterliegen. Und Jahweh setzte Cain ein Zeichen, damit niemand, der ihn traf, in toten word. 16. Daraufhin zog Cain von Jahwehs Angesicht weg und ließ sich im Land Nord, Ostlich von Eden, nieder. 17. Cain hat Geschlechtsverkehr mit seiner Frau, sie wurde schwanger und gebar Henoch. Abort einstatten benannte sie nach seinem Sohn Henoch. 18. Henoch wurde der Vater von Irad, Irad zeugt Mahujael, Mahujael zeugt Methusel, und Methusel zeugt Lamech. 19. Lamech nahm sich zwei Frauen, die ein Hies Ada und die andere Zilla. 20. Ada gebar Jabal, der Zumstamvater der Zeltbewohner und Wiesakte Word. 21. Sein Bruder Hies Jubal, dieser Word der Stamvater Allah, die Zither und Charme spielen. 22. Zilla gebar ebenfalls Tubalcain, den Stamvater Allah, die Erz und Eisen bearbeiten. Tubalcain Schwester war Namama. 23. Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hort mein Wort, Frauen Lamechs, nehmt meinen sprach zur Kenntnis. Ich tot einen Mann für Mainwand und einen Jungling für Mainstream. 24. Wenn Cain siebenfach geracht word, dann Lamech sieben unsiebzigfach. 25. Adam hat ernüt Geschlechtsverkehr mit seiner Frau, sie gebar einen Sohn und nannte ihn Set. Sie sagt, Gott hat mir einen anderen Nachkommen anstelle Abels gegeben, da Cain ihn getötet hat. 26. Auch Set word ein Sohn geboren, den eines nannte. Zu dieser Zeit begann man den Namen Jahwehs anzurufen.